Beachte den Monat Abib und feiere das Passa zu Ehren des Herrn deines Gottes. Denn im Monat Abib hat der Herr dein Gott dich bei Nacht aus Ägypten herausgeführt. Du sollst dann für den Herrn deinen Gott als Passa-Opfer Kleinvieh und Rinder an der Stätte schlachten, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot als Elendskost dazu genießen. Denn in ängstlicher Eile bist du aus Ägypten weggezogen, damit du an den Tag deines Auszugs aus Ägypten zurückdenkest, solange du lebst. 7 Tage lang darf bei dir kein Sauerteig in deinem ganzen Gebiete zu finden sein, und von dem Fleische, das du am Abend des ersten Tages opferst, darf nichts über Nacht bis zum folgenden Morgen übrig bleiben. Du darfst das Passa nicht in einem deiner Wohnorte opfern, die der Herr dein Gott dir gibt, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa abends bei Sonnenuntergang zu der Zeit deines Auszugs aus Ägypten schlachten und sollst es kosten und essen an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird. Am folgenden Morgen aber sollst du dich aufmachen und nach Hause zurückkehren. Nachdem du 6 Tage lang ungesäuerte Brote gegessen hast, findet am 7. Tage eine Festversammlung zu Ehren des Herrn deines Gottes statt. Da darfst du keine Arbeit verrichten. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Von da an, wo man die Sichel zuerst an die Saat legt, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen und dann das Wochenfest zu Ehren des Herrn deines Gottes nach Maßgabe der freiwilligen Gaben feiern, die du von deinem Besitz darbringen wirst, je nachdem der Herr dein Gott dich segnen wird. Und du sollst mit deinen Söhnen und Töchtern, deinen Knechten und Mägden und den Leviten, die in deinen Wohnorten leben, und den Fremdlingen, den Waisen und Witwen, die bei dir wohnen, vor dem Herrn deinem Gott fröhlich sein an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dabei sollst du daran gedenken, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist und sollst diese Satzungen gewissenhaft beobachten. Das Laubhüttenfest sollst du 7 Tage lang, wenn du die Obstlese hältst, von dem Ertrage deiner Tenne und Kelter feiern und sollst an diesem deinem Feste mit deinen Söhnen und Töchtern, deinen Knechten und Mägden und den Leviten sowie mit den Fremdlingen und den Waisen und den Witwen, die in deinen Wohnorten leben, fröhlich sein. 7 Tage lang sollst du das Fest zu Ehren des Herrn deines Gottes an der Stätte feiern, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr wird dich bei deinem ganzen Ernteertrage und bei der ganzen Arbeit deiner Hände segnen, darum sollst du dich durchaus der Freude hingeben. 3-mal im Jahre sollen alle Personen männlichen Geschlechts bei dir vor dem Herrn deinem Gott an der Stätte erscheinen, die er sich erwählen wird, nämlich am Feste der ungesäuerten Brote, am Wochenfeste und am Laubhüttenfeste. Man soll aber vor dem Herrn nicht mit leeren Händen erscheinen, sondern jeder mit seiner Gabe nach Maßgabe des Segens, den der Herr dein Gott dir beschert hat. Richter und Obermänner sollst du dir in all deinen Ortschaften, die der Herr dein Gott dir in jeden deiner Stämme gibt, einsetzen, damit sie dem Volke mit Gerechtigkeit Recht sprechen. Du darfst das Recht nicht beugen, darfst die Person nicht ansehen und kein Geschenk annehmen. Denn Geschenke machen die Augen der Weisesten blind und bringen die Sache derer, die im Recht sind, zu Fall. Der Gerechtigkeit allein sollst du die Ehre geben, damit du am Leben bleibest und das Land im Besitz behaltest, das der Herr dein Gott dir geben wird. Du sollst dir neben dem Altar, den du für den Herrn deinen Gott errichtest, als Götzenbaum keinen Baumstamm irgendwelcher Art pflanzen und dir keinen Mahlstein aufstellen, weil der Herr dein Gott ihn hasst. Du sollst dem Herrn deinem Gott kein Rind oder Stück Kleinvieh opfern, das einen Fehler, irgendetwas Hässliches an sich hat, denn das ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Wenn sich in deiner Mitte, in einem deiner Wohnorte, die der Herr dein Gott dir geben wird, ein Mann oder eine Frau findet, die das tun, was dem Herrn, deinem Gott, so missfällt, indem sie seinen Bund übertreten, dass sie hingehen und anderen Göttern dienen und sich vor ihnen und besonders vor der Sonne oder vor dem Monde oder vor dem ganzen Sternenheere des Himmels niederwerfen, was ich nicht geboten habe, und es dir angezeigt wird und du es erfährst, so sollst du eine genaue Untersuchung anstellen. Wenn sich dann die Sache als wahr herausstellt und solcher Gräuel in Israel wirklich verübt worden ist, so sollst du dem betreffenden Mann oder jene Frau, die etwas so Schlimmes begangen haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau und sie zu Tode steinigen. Auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll ein zum Tode Verurteilter getötet werden. Auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin darf er nicht getötet werden. Die Zeugen sollen die ersten sein, welche die Hand zu seiner Tötung erheben, und danach das ganze übrige Volk. Und du sollst so das Böse aus deiner Mitte beseitigen. Wenn eine Rechtssache, bei der es sich um Blutvergießen, um Eigentumsfragen, um tödliche Misshandlung, überhaupt irgendwelche Streitsachen in deinen Wohnorten handelt, für dich zu schwierig ist, so sollst du dich aufmachen und dich an den Ort begeben, den der Herr, dein Gott, sich erwählen wird. Wende dich dann dort an die levitischen Priester und an den Richter, der zu jener Zeit im Amte sein wird, und frage bei ihnen an. Sie werden dir dann den Rechtsspruch kundtun. Du sollst dich alsdann an den Spruch halten, den sie dir von jenem Orte aus kundtun werden, den der Herr sich erwählen wird, und genau nach ihrer Anweisung verfahren. Nach Maßgabe der Weisung, die sie dir geben, und nach der Rechtsentscheidung, die sie dir mitteilen werden, sollst du handeln, ohne von dem Wortlaut, den sie dir verkündigen werden, nach rechts oder links abzuweichen. Sollte aber jemand sich so vermessen benehmen, dass er auf den Priester, der im Amte ist, um den Dienst des Herrn deines Gottes daselbst zu verrichten, oder auf den Richter nicht hören will, ein solcher Mensch soll sterben, und du sollst das Böse aus Israel beseitigen. Das ganze Volk aber soll es erfahren, damit es sich fürchte und fernerhin nicht vermessen handle. Wenn du in das Land gekommen bist, das der Herr dein Gott dir geben wird, und es in Besitz genommen hast und darin wohnst, und dann denkst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Völkerschaften rings um mich her, so magst du immerhin einen König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird, aus der Mitte deiner Volksgenossen sollst du einen König über dich setzen. Einen nicht-israelitischen Mann, der nicht zu deinem Volke gehört, darfst du nicht über dich setzen. Nur darf er sich nicht viele Rosse anschaffen und darf das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich viele Rosse anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr dürft auf diesem Wege nie wieder zurückkehren. Auch soll er sich nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz sich nicht vom Herrn abwende. Auch Silber und Gold soll er sich nicht im Übermaß sammeln. Und wenn er den Königsthron bestiegen hat, soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes aus dem Buche, das den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben. Dieses soll er immer bei sich haben und täglich darin lesen, solange er lebt, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lerne und alle Vorschriften dieses Gesetzes und besonders diese Grundgesetze gewissenhaft beobachte, damit er sich in seinem Herzen nicht über seine Volksgenossen erhebe und damit er von dem Gebote weder nach rechts noch nach links abweiche, auf dass er samt seinen Söhnen lange Tage in seiner Königsherrschaft inmitten Israels verbleibe. Die levitischen Priester, der ganze Stamm Levi, sollen keinen eigenen Landbesitz und kein Erbteil wie die übrigen Israeliten haben. Von den Feueropfern des Herrn und den ihm gehörenden Abgaben sollen sie ihren Unterhalt haben. Aber eigenen Erbbesitz soll dieser Stamm inmitten seiner Volksgenossen nicht haben. Der Herr ist sein Erbbesitz, wie er ihm zugesagt hat. Folgendes ist es aber, was der Priester von dem Volke, nämlich von denen zu beanspruchen hat, die ein Schlachtopfer darbringen, sei es ein Rind oder ein Stück Kleinvieh. Man soll davon dem Priester den Bug und die beiden Kinnbacken und den Magen geben. Die Erstlinge von deinem Getreide, deinem Most und deinem Öl und die Erstlinge von der Schuhe deines Kleinviehs sollst du ihm geben. Denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus all deinen Stämmen erwählt, damit er und seine Söhne allezeit zur Verfügung stehen, um den priesterlichen Dienst im Namen des Herrn zu verrichten. Und wenn ein Levit aus irgendeiner deiner Ortschaften, aus ganz Israel, wo er sich als Fremdling aufhält, an die Stätte kommt, die der Herr sich erwählen wird, es steht aber ganz in seinem Belieben, ob er kommen will, so darf er im Namen des Herrn seines Gottes den Dienst verrichten wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort im Dienste des Herrn stehen. Den gleichen Anteil sollen sie an den Einkünften zu ihrem Unterhalt haben, abgesehen von den Erlös aus seinem väterlichen Vermögen. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dich nicht daran gewöhnen, die Gräuel der betreffenden Völkerschaften nachzuahmen. Es soll sich niemand unter dir finden, der seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen lässt, niemand, der Wahrsagerei, Zeichendeuterei oder Beschwörungskünste und Zauberei treibt, niemand, der Geisterband oder Totengeister beschwört und einen Wahrsagegeist befragt oder sich an die Toten wendet. Denn ein jeder, der sich mit solchen Dingen befasst, ist für den Herrn ein Greuel. Und um dieser Greuel willen verdrängt der Herr, dein Gott, diese Völker vor dir her. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, gegenüber unsträflich sein. Denn diese Völkerschaften, die du verdrängen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, etwas derartiges nicht. Einen Propheten gleich mir wird der Herr, dein Gott, dir aus deiner Mitte, aus deinen Volksgenossen erstehen lassen. Auf den sollt ihr hören. Ganz so wie du den Herrn, deinen Gott, am Horeb am Tage der Versammlung gebeten hast, als du sagtest: Ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses gewaltige Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Damals sagte der Herr zu mir: Sie haben mit ihrer Bitte recht. Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Volksgenossen erstehen lassen und will ihm meine Worte in den Mund legen, und er soll ihnen dann alles verkünden, was ich ihm gebieten werde. Wer alsdann meinen Worten nicht gehorcht, die er in meinem Namen verkünden wird, den will ich selbst dafür zur Rechenschaft ziehen. Sollte sich aber ein Prophet vermessen, in meinem Namen etwas zu verkünden, was ich ihm nicht geboten habe, oder sollte er im Namen anderer Götter reden, ein solcher Prophet soll sterben. Solltest du aber bei dir denken: Woran sollen wir ein Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? So wisse: Wenn das, was ein Prophet im Namen des Herrn verkündet, nicht eintrifft und nicht in Erfüllung geht, so ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es ausgesprochen. Du brauchst vor ihm nicht bange zu sein.